Okay, Philippians chapter 3. Philipper 3. I want to welcome those on the website. Wir möchten auch diejenigen herzlich begrüßen, die über die Website zuhören. We're going to be in start with verse 7 tonight again. Wir werden heute Abend bei Vers 7 nochmals beginnen. Listen to the words of Jim Elliot from last week. Hört euch nochmals die Worte von Jim Elliot an, die wir letzte Woche auch hatten. He is no fool to give what he cannot keep. Der ist kein Narr, der das hingibt, was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um das zu erlangen, was er nicht mehr verlieren kann. He is no fool. Das ist kein Narr. To give what he cannot keep. Der das hingibt, was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um zu erlangen, was er nicht mehr verlieren kann. If somebody offered you tonight a choice, wenn auch heute Abend jemand vor die Wahl stellen würde, that you could receive $500,000, und zwar, dass ihr eine halbe Million Dollar erhalten könntet, oder 50 hours of personal time with anyone in the world, oder 50 Stunden ganz persönliche Gemeinschaft mit irgendjemand auf der Welt, anyone, mit irgendjemand, and that person would give you their full attention, und dieser Mensch würde euch seine ganze Aufmerksamkeit schenken, which one would you take? Was würdet ihr dann wählen? Some would run with the half a million like that. Manche würden so schnell abzischen mit der halben Million wie nichts. But as they all run away with their half a million, aber wie sie da alle hinauszischen mit ihrer halben Million, others would be still in the room thinking. Da wären noch andere da im Raum und die würden nachdenken. And then they would make a decision. Und dann würden sie eine Entscheidung treffen. Maybe based on two things. Vielleicht auf zwei Dingen basierend. If I can find a person who is sovereign, wenn ich eine Person fände, die sehr souverän wäre, and the person who is gracious, und eine Person, die gnadenvoll wäre, maybe I'll take the 50 hours, dann würde ich möglicherweise die 50 Stunden wählen. Because that would be of great value to me. Weil das wäre ja ein großer Wert für mich. Sovereign person, eine souveräne Person. I mean, some of the teenagers would run away with Tom Cruise right away. Ich meine, bin überzeugt, ein paar der Jugendlichen würden mit dem Tom Cruise sofort. You know, no hanky panky, but just, you know, I want to be with Tom Cruise. Also keine so Mechteltechtel, aber sie wollen halt einfach mit Tom Cruise zusammen sein. Some of the others would say, forget the half a million. I'll spend 50 hours with Julia Roberts. Andere würden vielleicht sagen, ah, vergiss die halbe Million. Ich werde mit der Julia Roberts eine Zeit verbringen. It's worth it. 50 hours. If I can know her, that'd be great. So wenn ich sie kennenlernen kann dadurch, das wäre doch toll. But who would you choose? Aber wen würdet ihr wählen? I would look for a sovereign person. Ich würde eine sehr souveräne Person suchen. Someone who has authority. Jemand, der Autorität ausstrahlt und Macht. And I would look for someone who was gracious. Aber ich würde auch noch jemand Ausschau halten, der gnadenvoll ist. A lot of people who are sovereign. Es gibt ja viele, die souverän sind. I don't know if they're gracious. Aber ich weiß nicht, ob sie gnadenvoll sind. They wouldn't do anything for me. Sie würden mir vielleicht nichts bringen. A lot of people who are gracious but don't have anything to offer me. Es gibt viele Leute, die gnadenvoll sind, aber die nichts für mich haben. Look at verse 7. Schaut euch einmal den Vers 7 an. But whatever things were gained to me, aber was auch immer mir Gewinn war, those things I have counted as loss for the sake of Christ. Das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Moreover, more than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Would you take a half a million dollars? Würdet ihr diese halbe Million Dollar nehmen? Or access to God 1 hour a week? Oder eine Stunde pro Woche Zugang zu Gott haben? 1 hour a week with God or $500,000. Eine Stunde Zugang zu Gott pro Woche oder eine halbe Million Dollar. What a silly question. Was für eine dumme Frage. Because we have access to God every hour of every day. Weil wir ja Zugang zu Gott haben, und zwar jede Stunde jedes Tages. And yet we're so familiar with the surpassing value of knowing Christ. Und dennoch sind wir so sehr vertraut mit dieser Erkenntnis von Jesus Christus. We know a king. Wir kennen einen König. Who is sovereign above everything. Der hoch erhoben ist über allem. And we know the same king who is gracious to all. Und wir kennen auch denselben König, der gnadenreich ist allen gegenüber. Now skip down to verse 10. Nun springt zum Vers 10. That I may know him. Um ihn zu kennen. and the power of his resurrection und die Kraft seiner Auferstehung and the fellowship of his sufferings und die Gemeinschaft seiner Leiden being conformed to his death indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde being conformed to his death means this seinem Tode gleichgestaltet zu werden bedeutet folgendes not my will but thy will be done nicht mein Wille geschehe sondern dein Wille I'm conformed to his death Ich bin seinem Tode gleichgestellt. God, I don't want to do my will. Gott, ich möchte nicht meinen Willen tun. This life is not worth it to me. Dieses Leben, das ist mir nichts wert. That's like taking the half a million and running. Das ist so, wie wenn ich die halbe Million nehme und davonlaufe. I'd rather know a very important person than have half a million dollars. Ich will lieber eine sehr wichtige Person kennen als diese halbe Million. Someone who's sovereign and gracious than to have the riches of this world. Jemand, der sehr erhaben und hoch ist und gnadenvoll. Being conformed to his death. Seinem Tode gleichgestaltet werden. Vers 11. In order that I may attain to the resurrection of the dead. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. We'll just stop right there. Da wollen wir mal innehalten. This word resurrection here only occurs one time in the Bible. Dieses Wort Auferstehung kommt hier nur ein einziges Mal in der Bibel yeah, vor. It's a funny kind of word. It's actually out resurrection. Es ist ein sehr seltsames Wort. Das heißt eigentlich Auferstehung hinausgehend. Scholars don't really know what Paul was talking about. Und die Schriftgelehrten wissen eigentlich nicht genau, wovon hier der Paulus we sprach. Can only kind of try to gather our facts together and imagine. Wir können einfach nur versuchen, das irgendwie zusammenzubekommen. Some scholars say he's talking about salvation. Manche Schriftgelehrten sagen, dass hier von der Errettung spricht. I want to make it to the resurrection. Ich möchte es bis zur Auferstehung schaffen. Some are saying this is the rapture of the church. Andere sagen, es geht hier um die Entrückung der Gemeinde. Others say this is a lifting up over the power of sin. Andere sagen wiederum, es ist ein Erhobenwerden über die Kraft der Sünde. There's nothing to compare it with, so it's kind of difficult to make a conclusion. Und da es nichts gibt, womit man es vergleichen könnte, dieses Wort, ist es schwierig, eine Schlussfolgerung zu ziehen. But as we read the context, I think it gets a little bit clearer. Aber wenn wir uns das im Zusammenhang ansehen, glaube ich, wird es ein wenig klarer. One scholar said one thing that I really liked. Und ein Schriftgelehrter hat dazu etwas gesagt, was mir wirklich gefällt. He said it's very simple what Paul was talking about. Er sagt, es ist sehr einfach, wovon hier Paulus spricht. He was talking about hearing the words, well done. Er spricht hier von dem, dass wir hören, die Worte gut gemacht. Well done. Gut gemacht. I want to attain to the resurrection of the dead. Ich möchte zu dieser Auferstehung aus den Toten hingelangen. It's a special resurrection. Es ist eine ganz besondere Auferstehung. This is standing before the Lord. Das bedeutet, vor dem Herrn zu stehen. And receiving everything that God wanted to give you. Und all das zu empfangen, was Gott mir geben wollte. He is no fool. Der ist kein Dummkopf. He is no fool. Der ist kein Dummkopf. Who gives what he cannot keep. Der das hingibt, was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um das zu erlangen, was er nicht verlieren kann. Being conformed to his death seinem Tode gleichgestaltet zu werden means I'm giving. Bedeutet, ich gebe. I'm giving what I cannot take with me. Ich gebe etwas, was ich nicht mit mir mitnehmen kann. To gain what I can take with me. Um zu erlangen, was ich mit mir mitnehmen kann. And this decision here und diese Entscheidung hier is the basis of whether we will hear well done or not. Wird die Grundlage darstellen, ob wir diese Worte hören werden, gut gemacht, ja oder whether nein. We are eternally minded or naturally minded. Ob wir auf die Ewigkeit ausgerichtet sind oder eben nur auf das natürliche Leben hier. I like this. Und ich mag das. Because as we read on, it seems to make sense. Weil wenn wir hier weiter fortfahren zu lesen, macht das auch Sinn. Vers 12. Not that I have already obtained it. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Some would say salvation. Jemand sagt mal Errettung. No, I think Paul was already saved. Na, ich glaube schon, dass der Paulus bereits errettet war. Some would say he wasn't sure he had it. Andere sagen vielleicht, na, er war nicht sicher, ob er es war oder nicht. No, he was sure. Na, er war sich sicher. But he was talking about something else. Aber er spricht hier von etwas anderem. And this will build us up tonight. Und das wird uns auch heute Abend aufbauen encourage us. Und ermutigen. Not that I have already obtained it or have already become perfect. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. But I press on. Ich jage ihm aber nach. In order that I may lay hold of that. Ob ich es auch ergreifen möge. Lay hold of that thing. Etwas ergreifen, diese Sache. For which also I was laid hold of by Christ Jesus. Weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Isn't that encouraging? Ist das nicht ermutigend? That God has called us. Dass Gott uns berufen hat. He laid hold of us for some reason. Er hat uns ergriffen aus einem ganz bestimmten Grund. This fascinated me as a teenager. Das hat mich fasziniert als Teenager. An 18-year-old. Ich 18 Jahre alt war. I was fascinated with the future. Ich war fasziniert in Bezug auf die Zukunft. Wow, God's got a plan. Gott hat einen Plan für mich. And then suddenly there was resistance. Aber dann war da auch Widerstand. From my friends. Und zwar von meinen Freunden. Oh, come on, Rob. This nonsense? Na, komm, Robert, diesen Unsinn. Did you hear about Rob? Habt ihr schon gehört, was denn Robert passiert? Gone cuckoo. Der ist verrückt geworden. He's some kind of a freak now. Der ist irgendwie seltsam geworden, freakig. People didn't want to be around me. Und die Leute wollten auch mit mir nicht mehr zusammen sein. Relatives avoided me. Die Verwandten haben mich gemieden. At picnics. Bei Picknicks. You'd sit down, hi. Du setzt dich dahin und sagst hi. Oh, it's Robert. Ah, der Robert ist das. Oh, look, I had one relative say to me. Also einer von meinen Verwandten sagte zu mir. A big guy, right? Und zwar ein großer Mann. He came to me and he said. Kam zu mir und sagte. I'll tell you one thing, Robert. Eines möchte ich dir sagen, Robert. You stay away from my son. Bleib fern von meinem Sohn. You don't tell him one thing about Jesus. Sag ihm ja nichts über Jesus. You understand me? Hast du mich verstanden? Big guy. Großer Mann. He was not my relative. He married one of my relatives. Er war nicht mit mir direkt verwandt, aber er heiratete einen meiner Verwandten. And it wasn't his son. It was his stepson. Und es war auch nicht sein Sohn, sondern sein Stiefsohn. Who I knew years before he came in the picture. Und den ich schon jahrelang kannte, bevor er noch auf die Bildfläche kam. And now he's threatening me. Und nun bedroht er mich. To do the will of God. Nämlich beim Tun des Willen Gottes. You see, conform to his death is to do God's will. Also seinem Tode gleichgestaltet zu werden, bedeutet seinen Willen zu tun. To search for God's will. Nach diesem Willen Gottes suchen. That this is the highest thing. Dass das Allerhöchste ist. The surpassing value of knowing Christ's will for me. Dieser Wert, der darin besteht, den Willen von Christus für mich zu kennen. Is included in knowing Christ. Der ist darin inkludiert, wenn ich Christus kenne. I can't fellowship with Christ and not fellowship with his plan for me. Ich kann nicht Gemeinschaft mit Christus haben und nicht gleichzeitig auch seinen Plan für mich in Anspruch nehmen. He's calling me. Er beruft mich. For a reason. Aus einem bestimmten Grund. He's taken hold of me. Er ergreift mich. For a reason. Aus einem bestimmten Grund. And that reason is people. Und dieser Grund heißt Leute. He wants to use me somehow. Er möchte mich in irgendeiner Weise verwenden. To bring the only thing I can bring with me. Und zwar um das einzige mitzubringen, was ich mitbringen kann. People. Nämlich Menschen. You can't bring your bank account. Du kannst dein Bankkonto nicht mitnehmen. Don't steal this. It's not my bank account. Also bitte stehl das nicht. Das ist nicht mein. 10 people fighting for this thing. 10 Leute, die kämpfen dann. Next week I'll say, where's my red box? Und dann nächste Woche heißt dann, wo ist meine rote Kiste da? Somebody thought it was my bank account. Jemand hat geglaubt, ich habe das Geld drinnen. You give what you cannot keep. Nein, du gibst weg, was du nicht behalten kannst. To gain. Um zu erlangen, what you cannot lose. Was du nicht mehr verlieren kannst. Relationships we have in heaven will be eternal. Beziehungen, die wir im Himmel haben werden, die werden auf ewig angelegt sein. When we think back, once we get there, wenn wir dann zurückdenken werden, einmal, wenn wir dort sein werden, just like in that movie, Schindler's List, so wie es auch in dem Film vorkommt von Schindlers Liste, whether that was a real scene or not, but at least it was in the movie. Ob das jetzt eine reale Szene war oder nicht, auf jeden Fall im Film kam sie vor. He's weeping at the end. Er weint da am Ende. And he pulls out his pen. He says, "I could have bought one more person with this." Der nimmt seinen Ring raus und sagt, er hätte noch jemand kaufen können mit dem. I could have bought another person with this ring. Ich hätte noch jemand mit diesem Ring kaufen können. If I had sold that car. Wenn ich dieses Auto verkauft hätte. When we get to heaven. Wenn wir dann in den Himmel kommen. The most distressing thing will be all the details that we were, what's the English word, upgelenkt, that we were Also das ist unglaublich, die wird sein, all die Situationen, von denen wir oder durch welche wir abgelenkt wurden. Und zwar abgelenkt. Things that held us from God's will. So Dinge, die uns da von Willen Gottes abgelenkt hatten. Like Lot's wife. So wie die Frau des Lotes Lot, erfahren hat. Lot, wait. Na, wartet auf Lot. Mich. Lot, warte. Lot, please wait. Bitte, Lot, warte auf mich. Lot. Lot. Oh boy. Sodom. Sodom. My husband. Mein Ehemann. What will I do? Was soll ich tun? And suddenly, and it was too late. Und es war zu spät. She wasted her time. Sie hat ihre Zeit vergeudet. It was a picture of the believer. Sie ist ein Bild des Gläubigen. Who didn't follow God's will. Der nicht im Willen Gottes ging. And was consumed with the world. Und von der Welt verschlungen wurde. There's a lot of verses on this in the Bible. Es gibt viele Verse darüber in der 1. Bibel. Corinthians 9, verse 27. 1. Korinther 9, 27. Paul said, I buffet my body. Da heißt es von Paulus, ich keep it in control. Also ich kontrolliere meinen Leib through the Spirit, durch den Geist. So that after I've preached unto others, so dass wenn ich es anderen gepredigt habe, I would not be a castaway, dass nicht ich selbst darin falle, distracted from my calling, abgelenkt werde von meiner Berufung, just kind of wandering like a satellite, mich einfach da durch die Gegend bewege wie ein Satellit, in the world system, und so im Weltsystem. He said, I want to attain to the special resurrection. Er hat gesagt, ich möchte dorthin gelangen zu dieser besonderen Auferstehung. I want to hear the words, well done. Ich möchte diese Worte hören. Gut I want to finish what God called me to do. Ich möchte das zu Ende bringen, was Gott für mich vorgesehen I've hat. Not yet done it, ich habe es noch nicht getan. But I'm on my way. Aber ich bin gerade dabei. In verse 14. Und Vers 14. I press on. Und ich jage auf das Ziel zu. Toward the goal. Auf das Ziel jage ich zu. For the prize. Und zwar hin zu dem Kampfpreis. Of the upward call of God in Christ. Der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. I'm pressing on. Ich jage auf das zu. Verse 14. Let's go back. Gehen wir noch einmal zurück. Verse 13. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. Gehen wir nochmals zum Vers 13 zurück. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. But one thing I do. Eines aber tue ich. Forgetting what lies behind. Ich vergesse, was da hinten ist. And reaching forward to what lies ahead. Strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Two applications here. Zwei Anwendungen finden wir. A lot of Christians are held by their past. Viele Christen werden festgehalten von ihrer Vergangenheit. They're limited. They keep looking back. Sie sind dadurch limitiert und sie schauen immer zurück. And they keep thinking God could never use me. Und sie fahren fort in dem Denken, Gott kann mich ja niemals brauchen. Their past is grabbing them. Ihre Vergangenheit, die hält sie zurück. Like a monster. Wie ein Monster, das sie ergriffen hat. And they're not pressing on. Und sie gehen nicht nach vorne weiter. Other Christians are being grabbed by their success. Und andere Christen werden von ihrem Erfolg ergriffen. Do you know that I've become a deacon now? Weißt du schon, ich bin Diakon geworden jetzt. Do you know that? Do you know that I'm now teaching in the Sunday school? Weißt du, ich lehre jetzt in der Sonntagsschule. I have attained. Ich habe das erreicht. This is everything I ever wanted in Christianity. Alles, was ich jemals erreichen wollte in Christsein. I'm going to become a pastor soon, and that's all I ever wanted. Ich werde bald Pastor werden, und das ist all das, was ich mir immer gewünscht habe. I talked to one guy about 7 years ago. Vor 7 Jahren sprach ich mit einem jungen Mann. And he took over a church. Er übernahm gerade eine Gemeinde. And I was sitting in his living room. Und ich saß da in seinem Wohnzimmer. And he was out of his mind. Der war irgendwie völlig durchgedreht. Said, do you know this is all I ever wanted. Weißt du, das habe ich immer gewollt. I was looking at him like, something wrong with you? Und ich habe ihn so angeblickt und habe mir gedacht, ist irgendwas falsch bei dir? Nobody just wants this. Niemand möchte doch sowas. Any pastor would give it away in a second. Jeder Pastor würde das sofort abgeben. It's not the goal. Das ist nicht das Ziel. I said, do you realize what you are undertaking now? Ist dir klar, was du jetzt gerade versuchst, habe ich zu ihm gesagt. It's all I ever wanted. Immer habe ich das gewollt. He didn't last 1 year. Ein Jahr hat er gerade geschafft. Now he does not go to church. Jetzt geht er in keine Gemeinde mehr. He does not walk with the Lord. Geht nicht mehr mit dem Herrn. Because his goal, he was hindered by a success. Weil er durch seinen Erfolg eigentlich daran gehindert wurde. But Paul said, I'm pressing on. Aber der Paulus sagt, ich strecke mich da aus I'm nach vorne. Pressing on. Ich strecke mich to aus fill nach vorne. This room is not the goal. Diesen Raum hier anzufüllen mit Menschen We're ist nicht das Ziel. Wir bewegen uns weiter nach vorne. I was telling someone yesterday, we take the roof off. Gestern habe ich zu jemandem erst gesagt, wir werden hier das Dach abtragen. And we make a chapel on the third floor. Wir werden dann eine eigene Gemeinde am dritten Stock umbauen. We pray for 3-4 millionaires. Wir beten für 3-4 Millionäre. We buy the building. Wir kaufen das ganze Haus. Pull the third floor off. Und bauen dann einen dritten Stock drauf. And make a beautiful chapel up top there. Und machen eine wunderbare Gemeinde da oben. Whatever God's will is, I don't know what His will Was immer der Wille auch Gottes ist, ich weiß nicht welchen But Wille I know hat. One thing. Aber eines weiß We're ich. Pressing on. Dass wir uns nach vorne bewegen. Into His will. Und zwar seinem Willen Further, gemäß. Deeper. Noch tiefer hineingehend. Verse 15. Let us therefore as many as are perfect, so viele nun vollkommen sind, or mature, oder reif, have this attitude. Lasst uns darauf bedacht sein. We should all have this attitude. Wir alle sollten diese Einstellung haben. This is not for the preacher and the translator. Da geht nicht bloß um den Übersetzer und den Prediger. Oh, come on, Pastor, this is for you. You're full time. Ach, das ist doch für dich, Pastor. Schau mal, du machst das ja Vollzeit. Come on, preach something that's realistic, practical for us. Ja, predige doch etwas, was auch für uns praktisch durchführbar ist. He says it right here. Aber hier sagt er. Let us therefore as many as are perfect have this attitude. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. And if anything, and if in anything you have a different attitude, und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, God will reveal that also to you. So wird euch Gott auch dies offenbaren. However, let us keep living by the same standard to which we have attained. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. It just simply means this. Es bedeutet ganz einfach Folgendes. Let's stay on the path that we've been trotting on. Lasst uns auf diesem Weg bleiben, auf dem wir bereits unterwegs sind. Literally, that word living, it means stay in line on the path. Ja, dieses Wort hier bedeutet buchstäblich in der richtigen Richtung unterwegs sein. Now watch this. This is the verse, verse 17, 18. Nun, Vers 17 und 18. Brethren, join in following my example. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder. And observe those who walk according to the pattern you have in us. Und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Now, verse 18. Nun, der Vers 18. This is quite a verse. Das ist wirklich ein toller Vers. Don't be shocked by it. It's quite a verse. Seid nicht schockiert jetzt. For many walk. Denn viele wandeln, of whom I often told you, von denen ich euch oft gesagt habe, and now tell you, even weeping, nun aber auch mit Weinen sage, that they are enemies of the cross of Christ. Dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Enemies of the cross of Christ. Feinde des Kreuzes Christi. Who would be so terrible? Wer könnte so schrecklich sein? Enemies of the cross. Feinde des Kreuzes. They hate what the cross represents. Die hassen das, was wofür das Kreuz steht. They hate salvation by grace. Die hassen Errettung aus Gnade heraus. But who would hate salvation by grace? Aber wer möge Errettung aus Gnade wohl hassen? Somebody who likes to manipulate. Jemand, der vielleicht gerne manipuliert. Someone who likes to use guilt. Jemand, der gern mit Schuld herum jongliert. Unresolved guilt. Und zwar ungelöste Schuld. Someone who likes to control. Jemand, der gerne kontrolliert. Legalistic people, they hate the cross. Gesetzmäßige Leute, die das Kreuz hassen. There's Christians who love the cross as far as salvation. Da gibt's Christen, die lieben das Kreuz, was die Errettung betrifft. But they are enemies of the cross as far as sanctification. Aber sie sind Feinde des Kreuzes, was die Heiligung betrifft. Let me say in other words. Ich will es noch einmal anders ausdrücken. They cling to the cross as far as the gift of salvation. Die halten sich sehr wohl am Kreuz fest, wenn es um die Errettung geht. But as far as living their life. Aber was ihr Leben betrifft. They're enemies of the cross. Sind sie Feinde des Kreuzes. Do you know I can be an enemy of the cross as a pastor? Wisst ihr, dass ich ein Feind des Kreuzes sein kann, auch als Pastor? By keeping someone from doing the will of God. Indem ich jemand davon abhalte, den Willen Gottes zu tun. I can be an enemy of the cross. Da kann ich zum Feinde des Somebody Feindes wants Kreuzes to go to Baltimore. Werden. Jemand, der zum Beispiel nach Baltimore gehen möchte. Whoa, boy, someone wants to go to Africa. Jemand, der nach Afrika gehen möchte. I can't lose that person. Ah, den darf ich nicht verlieren. Oh boy, boy, oh boy. Let's talk about that for a moment here. Ja, sprechen wir mal kurz drüber über das. Discouraging someone. Jemand entmutigen. Discouraging someone from walking with God. Jemanden entmutigen in Bezug auf den Wandel mit Gott. Why? Because of an insecurity? Warum? Aus Unsicherheit heraus? Because of a fear? Aus einer Furcht heraus? Oh no. We'll have one less person giving in the offering. Oh nein, da wird ja einer weniger sein, der dann zur Spende was beitragen kann. We'll have one less person sitting in a chair. Da wird einer weniger da auf diesem Sessel sitzen. And they were a singer on top of that. Und auch zusätzlich, das war ja noch ein Sänger. Ja. Oh no. Oh nein. What unbelief. Was für ein Unglaube. What an enemy of the cross. Was für ein Feind des Kreuzes. We can be an enemy of the cross in someone else's life. Wir können zum Feind des Kreuzes werden im Leben eines anderen. When we're sentimental with people. Wenn wir da zu sentimental sind mit Menschen. And giving them natural counsel. Wenn wir ihnen im natürlichen Sinne Rat geben. Instead of encouraging them. Anstelle sie zu ermutigen. Look, take it to the Lord. Du, schau mal, trag das doch einmal vor den Herrn im Gebet. Find out what God's will is and do it. Finde heraus, welchen Willen Gott dabei hat und mach das. Why would somebody want to marry someone if it's not God's will? Warum sollte jemand eine Person heiraten, wenn es nicht der Wille Gottes ist? Why would someone want to go to a church if it's not God's will? Warum sollte jemand in eine Gemeinde gehen, wenn das nicht der Wille Gottes ist? Enemies of the cross. Feinde des Kreuzes. Watch this, verse 19. Vers 19. Whose end is destruction? Deren Ende Verderben ist. Whose God is their appetite? Deren Gott der Bauch ist. It's interesting, huh? It's interesting. Their God is their appetite. Deren Gott ist der Bauch. Martin Luther said this. Der Martin Luther schreibt da folgendes. He said this dazu. Is talking about clergy. Hier ist die Rede von Klerikern. Who make decisions. Die Entscheidungen treffen. What they're going to teach. Was sie lehren werden. According to how much money will come in the basket. Und zwar gemäß dem, wie viel Geld dabei herausschaut. Their God is their belly. Deren Gott ist ihr Bauch. Their God is their belly. Their decisions are made. Deren Entscheidungen werden getroffen. By things that are temporal. Auf der Grundlage der zeitlichen Dinge. They don't trust God. Sie vertrauen nicht auf Gott. The prize is not fulfilling God's will for my life. Deren Ziel ist es nicht, den Willen Gottes für ihr Leben zu erfüllen. Lord, what should I do? Herr, was soll ich tun? Learn my word. Lerne mein Wort. Learn my will. Lerne meinen Willen kennen. Serve my people. Diene meinen Menschen. Be filled with my spirit. Sei gefüllt mit meinem Geist. Know the power of my resurrection. Kenne die Kraft meiner Auferstehung. Learn my joy, learn my peace. Lerne meine Freude, meinen Frieden. Go to Bible school. Geh in die Bibelschule. Go to the service tonight. Geh in den Gottesdienst heute Abend. Yes, but, ja, but Lord, aber Herr, if I do that, wenn ich das mache, I could lose this. Dann könnte ich ja das da verlieren. You mean like Tuesday night Bible school? Du meinst, am Dienstagabend sollte ich in die Bibelschule gehen? What will my friends at the bar think? Aber was werden meine Freunde da denken in der Bar? If I don't come, wenn ich dann nicht erscheine? You know, I've got to be a witness to them. Weißt du, ich muss ja denen Zeugnis geben. I've got to be there for them. Ich muss ja für sie dort sein. Maybe they'll ask about you and I'm not there. Right? Vielleicht werden die eine Frage stellen right. über dich und dann bin ich nicht dort. Right. I'm gonna ja. do the right thing. Ja, ich werde das Richtige tun. Okay, Lord. Okay, Herr. And God is not happy. Aber Gott ist nicht froh darüber. Because decisions, watch this, one more time. Decisions are made by something very temporal. Weil die Entscheidungen getroffen werden auf der Grundlage von zeitlichen Dingen. Whose end is destruction? Und deren Ende ist dann die Zerstörung. Now this is the unsaved person. Nun, da gibt's die unerrettete Person. But this also applies to the saved person. Aber das lässt sich auch auf den erretteten Menschen anwenden. Who stands before the Lord? Der vor dem Herrn steht. And does not hear the words, well done. Und diese Worte nicht vernimmt, gut gemacht. The Christian lived his whole life like this. Der hat sein ganzes Leben als Christ so gelebt. He knew he was saved. Er weiß eigentlich, dass er gerettet ist. But everything was fear and worry. Aber irgendwie hat er immer Angst gehabt und auch Sorge. Oh Lord, forgive me, I've got to do this. Oh Herr, vergib mir, ich muss das jetzt noch tun. Oh Lord, I've got to do this. Oh Herr, ich muss das noch tun. Oh Lord, forgive me, here I go again. Oh Herr, vergib mir, da mache ich das jetzt wieder. Living this very natural life. So ein natürlich gesinntes Leben führen. Watch. Whose end is destruction. Deren Ende Verderben ist. Whose God is their appetite. Deren Gott der Bauch ist. Whose glory is in their shame. Und deren Ehre in ihrer Schande ist. Who set their mind on earthly things. Die auf das Irdische sinnen. Verse 20. Vers 20. Watch this and we'll close. Mit dem wollen wir abschließen. For our citizenship is in heaven. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. From which also we eagerly wait for a Savior. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Yeah. This word wait is a very powerful word. Dieses Wort erwarten hier ist ein sehr machtvolles Wort. In the King James it's look. In der King James heißt es da Ausschau halten. But the Greek word is a very big word. Aber im Griechischen ist da ein großes Wort. And it means to eagerly wait. Und das bedeutet sehr angestrengt und nüchtern zu warten. The Lord Jesus said, where my treasure is, der Herr sagt, wo mein Schatz ist, that's where my heart is. Da ist auch mein Herz. If my treasure is in heaven, wenn mein Schatz im Himmel ist, then I'll be waiting for the Lord's return. Dann werde ich auf die Wiederkunft von meinem Herrn if warten. My treasure is on earth, aber wenn ich meinen Schatz hier auf Erden habe, in a bank account, in Bank, in der house, Bank, in einem Haus, in a car, in einem Auto, in a relationship, in einer Beziehung, in my retirement, in Bezug auf meine Pension. Our citizenship is in heaven. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. From which also we eagerly wait for a Savior. Von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. The Lord Jesus Christ. Den Herrn Jesus. Let's close with this, verse 21. Mit dem Vers 21 wollen wir abschließen. Who will transform the body. Der unseren Leib umgestalten wird. Of our humble state into conformity with the body of his glory. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. By the exertion of the power that he has even to subject all things to himself. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Enemies of the cross. Feinde des Kreuzes. I am an enemy of the cross by nature. Von Natur aus bin ich ein Feind des Kreuzes. I want to do my own thing. Ich möchte meine eigene Sache tun. But in the spirit, aber im Geist, I want to follow God's will. Möchte ich dem Willen Gottes nachfolgen. I want to press forward. Ich möchte mich nach vorne hin orientieren. I want to say, God, where do we go from here? Und ich möchte sagen, Gott, wohin gehen wir jetzt? I finished Bible school. Ich habe nun die Bibelschule abgeschlossen. Or I'm serving to a degree. Oder ich diene jetzt in einem gewissen Maße. Let's go on. Jetzt wollen wir weitergehen. I want to be the kind of pastor that encourages. Go. Ich möchte ein Pastor sein, der andere ermutigt und sagt, geht. Dragon, you want to go to Africa? Go. Dragon, du möchtest nach Afrika gehen? Geh. Gudula, you want to go to Bangkok? Go. Gudula, du möchtest nach Bangkok gehen? Geh. Somebody wants to go to Bible school in Baltimore? Jemand möchte nach Baltimore fahren, auf die Bibelschule dort. If it's dann God's geh. Will, go. Wenn es der Wille Gottes ist, dann geh. Know him, do his will. Lern ihn kennen, mach seinen Willen. If I encourage you in God's will, I will be doing God's will. Wenn ich euch ermutige in Bezug auf den Willen Gottes, dann mache ich seinen Willen. That we may attain one day. So dass wir eines Tages erreichen werden. And we have not yet. Und das haben wir jetzt noch nicht. But what a thing it will be. Aber was für eine großartige Sache wird das when sein, one by one we stand before the Lord, wenn wir einer nach dem anderen dann vor dem Herrn stehen and werden, we wait, und wir werden darauf warten. What will he say? Was wird er dann sagen? And our whole purpose is, Lord, I want to do your will. Und unsere ganze Zielrichtung ist, Herr, ich möchte deinen Willen tun. And then the words come. Und dann kommen die Worte. Well done. Gut gemacht. And all of us cheer and we think, oh, und alle werden sich freuen. He did it. He attained. Ja, er hat es geschafft. Er hat es erreicht. He attained. Er hat es erreicht. Somebody I knew attained. They attained. Jemand, den ich kenne, er hat es erreicht. Thomas Blauensteiner, step forward. Thomas Blauensteiner hat diesen Schritt gemacht. Also schön. Ja. What's he gonna say? Was wird er sagen? Well done. Gut gemacht. Ah, oh boy, another one. Oh, noch einer. Yes, yes. Is there another one? Ah, ist da noch jemand? Well done. Gut gemacht. You knew me. Du Du kanntest mich. People saw me in you. Die Leute sahen mich in dir. And you fellowshipped. Und du hattest Gemeinschaft. With my suffering. Mit meinen Leiden. By doing my will for your life. Indem du meinen Willen tatest in deinem Leben. Wow. Ah, oh, makes me feel great. Oh, das lässt mich wirklich wunderbar fühlen. Let's press on. Wir wollen nach vorne gehen. Let's press on. Lasst uns nach vorne weitergehen. Forget the things behind us. Vergesst, was hinter uns ist. Even if it's success. Auch im Erfolg. Let's press on. Lasst uns nach vorne streben. And let's pray. Und lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. That we know such a person. Dass wir solch einen Menschen, eine Person who is kennen. Sovereign, der souverän war and gracious. Und gnadenvoll. And that you have a will for us. Und dass du einen Willen für uns hast. You have a plan for us. Du hast einen Plan für uns. Maybe you're here tonight, you've never received Christ. Und vielleicht ist heute Abend jemand hier, der Christus noch niemals angenommen hat. Pray with me. Dann bete mit mir. Say, Lord Jesus. Sage, Herr Jesus. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Please. Bitte. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Fill me with your life. Erfüll mich mit deinem Leben. Forgive my sin. Vergib mir die Sünden. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. I want to wake up in the morning and talk with you. Ich möchte in der Früh aufwachen und zu dir sprechen. I want to know you're there. Ich möchte wissen, dass du da bist. Say this prayer. Dann sag folgendes Gebet. Lord Jesus, be my savior tonight. Herr Jesus, sei du mein Erretter heute Abend. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meinen Sünden. Please. Bitte. Please, Lord. Bitte, Herr. Forgive me. Vergib mir. If you're a believer tonight, und wenn du heute Abend gläubig bist, and you've been moved by the scripture, wenn du irgendwie von der Schrift angerührt wurdest, to press on, und zwar um nach vorne zu gehen, for the prize, auf diesen Preis hin, the prize of the high calling of God, auf diesen Preis der Berufung Gottes. If you're a teenager tonight, wenn du heute Abend Teenager bist, and God is moving in your heart, und Gott in deinem Herzen wirkt, to press on, damit du nach vorne gehst, for the prize, diesem Ziel entgegen. Pray with me. Dann bete mit mir. Say, dear God, und sage, lieber Gott, I want to do your will. Ich möchte deinen Willen tun. Strengthen me. Stärke mich. Through your grace. Durch deine Gnade. Give me a revelation. Gib mir eine Offenbarung. Of your plan for me. Deines Plans für mich. Help me to take the next step. Und hilf mir, dass ich den nächsten Schritt tun kann. And help me not to be intimidated by those who are enemies of the cross. Und hilf mir, dass ich nicht eingeschüchtert werde von denen, die Feinde des Kreuzes sind. That I might fellowship with you in your suffering. Dass ich mit dir Gemeinschaft haben kann in deinen Leiden. Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend. You can see us at this moment. In diesem Moment kannst du uns sehen. We want a fellowship in your will. Wir wollen Gemeinschaft haben, deinem Willen gemäß. If the world hated you, wenn die Welt dich gehasst hat, the world will surely hate us. So wird auch die Welt uns sicherlich hassen. But thy will be done. Dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Im Himmel wie auch auf Erden. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.